Die nächste Frage ist natürlich auch interessant, muss man klar sagen. Sind in Jesus Christus auch zwei Personen, die göttliche und die menschliche? Nein, im menschgewordenen Sohn Gottes ist nur eine Person, nämlich die göttliche. Also die menschliche Natur Jesu Christi ist nicht, in der Philosophie, in der scholastischen Philosophie sagt, von einer menschlichen Person abgeschlossen oder gekrönt, sondern sie ist zur göttlichen Person hinzugenommen. Es gibt nur eine Person in Jesus Christus, die zweite göttliche Person, Person des Wortes Gottes, des Sohnes Gottes. Trotzdem ist Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch, weil er eben eine wahre menschliche Natur hat. Nur man kann nicht sagen, dass es eben zwei Personen sind.